Eine Friedensreisegruppe aus verschiedenen Kreisen Südkoreas entfaltete am 19. April auf dem Trafalgar Platz in der britischen Hauptstadt London eine Aktion gegen die USA und für Frieden. Mit den Plakaten, auf denen stand »Stopp mit den Atomkriegsübungen«, »Abschluss eines Friedensabkommens« und »Stopp mit der Stationierung von Saad«, führte sie eine Demonstration. Danach nahm die Gruppe an einer Kundgebung vor der amerikanischen Botschaft in London teil, die von einer britischen Antikriegsorganisation organisiert wurde, und warf den USA die willkürliche Verletzung der Souveränität anderer Länder vor. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Minjo Gilbo hervor.